Kundgabe 6280. Frohen Leichnam. Empfangen am 9.06.1955. Rechtes Gebet und Gottesdienst. Eines Kindes gläubiges Gebet steigt empor zum Himmel und erreichet mein Ohr. Und sein Gebet wird erhört werden. Und doch machen sich so wenige Menschen diese Vergünstigung nutzbar, weil sie durch die Gewöhnung zur äußeren Form die Kraft eines Gebetes im Geist und in der Wahrheit nicht mehr erfahren. Nur große Not kann sie noch dazu bewegen, aus ihrem Herzen heraus Worte zu sprechen, die mein Ohr erreichen. Denn große Not lässt sie hilfesuchend zu mir finden. Und ich segne sie, wenn sie nun jede äußere Form fallen lassen und mit mir reden, wie ein Kind zum Vater spricht. Der gedankenlosen Gebete aber achte ich nicht, und sie werden doch überaus oft dahingesprochen, wie ich alles dessen nicht achte, was fromme Gesinnung zum Ausdruck bringen soll, doch jedes tieferen Gedankens entbehrt. Darum habe ich von euch verlangt, dass ihr mich im Geist und in der Wahrheit anrufen sollet, weil mir alles ein Greuel ist, was Schein ist und äußere Form. Was ihr Menschen wohl untereinander euch vortäuschen könnet, niemals aber mich zu täuschen vermag. Und ihr glaubt, mir zu huldigen mit leerem Schaugepränge, mit zeremoniellen Handlungen, mit einem Gottesdienst nach außen hin. Ich aber sehe das alles nicht an. Während ein einfaches, gläubiges Gebet zu mir lieblich mir ertönet und mir wohlgefällt. Und ein solches Gebet kann aller Orten und jederzeit zu mir emporgesendet werden. Es wird immer mich erreichen und erhört werden. Wie einfach ist es, mich zu ehren, wenn ihr nur in eurem Herzen mir einen Altar errichtet, auf dem ihr mir Liebe entgegenbringt, wenn ihr eine stille, aber innige Zwiesprache haltet mit mir, euch mir anempfehlet, um meine Gnade bittet, wenn ihr mir euer Herz schenkt und immer meine Gegenwart ersehnet. Dann betet ihr im Geist und in der Wahrheit. Dann bin ich auch bei euch, weil ich immer bei meinem Kinde sein werde, das zum Vater seine liebenden Gedanken sendet. Jegliche äußere Form aber verabscheue ich, ist sie doch überaus leicht nur Deckmantel für eine liebelose, gleichgültige Gesinnung, die den Menschen zum Verderben gereichet. Zudem schätzet ihr mich, euren Gott und Vater, falsch ein, wenn ihr glaubet, dass ich, euch Menschen gleich, durch äußeren Prunk und Glanz geehrt werden will. Mir steht die ganze Pracht und Herrlichkeit zur Verfügung, und alles will ich euch schenken, wenn ihr mir nur eure Liebe als Gegengabe bietet. Denn nur nach dieser, eurer Liebe verlange ich, die ihr mir aber nicht beweiset durch äußere Formen, sondern die ich im Herzen des Menschen entdecken will, die uneigennützig dem Nächsten zugewandt ist und somit auch eure Liebe zu mir beweiset. Ein liebendes Herz ist mir die schönste Ehrung. Ein liebendes Herz nur spricht Worte im Geist und in der Wahrheit. Und ein liebendes Herz nur wird angesehen von mir als mein Kind, dem auch meine ganze Liebe gehört, das nun aber auch alles sich von mir erbitten kann und niemals enttäuscht werden wird, denn es glaubt an mich und seinen Glauben lasse ich nicht zu Schanden werden. Amen.